SRF 2 Kultur. Zum Hörspieltermin begrüßt Sie Johannes Meyer. Die Aktiven, die Vorlauten, die Effizienten. Sie haben in unserer Welt das Sagen. Doch was ist eigentlich mit denen, die ganz bewusst langsam machen? Die einfach dumm rumstehen? Im Museum, am Kiosk, im Büro? Time-Management und Optimierungswahn haben das Dummrumstehen zwar an den Rand gedrängt, aber dort kann das Dummrumstehen richtig gut gedeihen. Und es sieht beim Angeln zum Beispiel auch noch ziemlich gut aus. Tom Heidhoff hat über das Dummrumstehen ein Hörspiel gemacht. Mit einem Protagonisten, der, Sie ahnen es schon, am liebsten dumm rumsteht. Doch dieses Hörspiel ist kein mahnendes Plädoyer für die Entschleunigung des Alltags, nein, sondern eine sehr unterhaltsame Geschichte von einem, der einfach nicht mitmachen will. Dumm rum. Hörspiel von Tom Heidhoff. Sie können da nicht raus! Aber ich wollte doch gar nicht rein. Jetzt bin ich drin und darf nicht raus. Pass mal auf, ja. Also, Sonntagmorgen, ich wollte euch Brötchen holen. Bleiben Sie mal da stehen, wo Sie sind. Umleitung, Halteverbot und gesperrte Straßen. Ja, es ist einfach Berlin, es ist immer irgendwas. Also wer hier nicht mitmacht. Ne? Wenn der Marathon in die Stadt kommt, ist Bewegung angesagt. Den kannst du gleich vergessen. Kapiert? Mich also kann man gleich vergessen. Aber wirklich. Kommt es manchmal vor, dass Sie Lust haben, einfach stehen zu bleiben? Nein. Mir ist es geradezu peinlich, mit einem Marathon in Verbindung gebracht zu werden. Ist das der Ehrgeiz, durchzuhalten? Naja, auch um den Kreis noch in Schwung zu halten. Also lieber ein bisschen walken und dann dranbleiben. Und dann dass ich hier auf der Hauptstraße stehe und schwitzende Menschen links und rechts an mir vorbeihecheln sehe und leider auch rieche, ist reiner Zufall. Ich wollte doch einfach nur die Straße überqueren. Aber plötzlich war das Gatter zu. Ich bin zum Marathon-Gefangenen geworden. Da ich, wie gesagt, nicht mitlaufen will und kann und selbst wenn ich wollte, nicht dürfte, da ich keine Startnummer auf dem Rücken habe, bin ich zum Nichtstun verurteilt und stehe deshalb ein bisschen dumm in der Gegend rum. Weg da, du Pflaume! Raunzt mich gerade ein Läufer an, als ich meinen Fuß in die Luft halte. Je mehr Menschen um einen herumdampfen, desto dümmer fühlt man sich beim Herumstehen, weil man so gar nichts Sinnvolles beisteuern kann. Es ist ein bisschen so, wie wenn der Elektriker zur Wartung der Gastherme in die Küche kommt. Auch da kann man nicht mit tun. Und über das Tun des Elektrikers kann man auch nicht reden. Neben ihm stehen will man natürlich nicht, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Handwerker sich beobachtet oder gar kontrolliert fühlt. Dann wird es noch teurer. Und deshalb stellt man sich ins andere Zimmer, hinter die Wand, vergräbt seine Hände in den Hosentaschen und guckt auf seine Füße. In diesen Situationen herrscht die absolute Nutzlosigkeit ist was Gutes. Dafür braucht man sich nicht zu schämen. Der Typ neben mir tritt mir fast auf den Fuß. Passen Sie mal auf. Entschuldigung, Sie haben doch bestimmt manchmal das Bedürfnis, einfach stehen zu bleiben. Nee. Wie kommt das? Keine Ahnung, ich will ja weiter, ne? Ich will ja irgendwie ins Ziel kommen. Vielleicht der Nächste. Kommt es manchmal vor, dass Sie Lust haben? Nö. Warum nicht? Langsam mal gehen, ja, aber stehen bleiben, nö. Ich laufe es jetzt zum 13. Mal. Ich wusste, dass ich diesmal sehr schlecht vorbereitet bin. Aber ich wusste, dass wenn man intensiv geht, auch ins Ziel kommt. Was würde denn passieren, wenn Sie stehen blieben? Dann bin ich raus. Ist man raus, also dann ist der Körper vom Takt. Also ich versuche es nochmal. Kommt es manchmal vor, dass Sie Lust haben, einfach stehen zu bleiben? Ah, ich sag mal, vor Kilometer 30 eigentlich selten, aber danach doch so alle endlich. 3 Kilometer und je näher es zum Ziel kommt, desto mehr möchte man gern stehen bleiben. Aber Sie tun es nicht. Haben Sie Angst vor der Pause? Selbstverständlich. Okay. Ich halte immer ganz gern einen vor allem fürs Trinken, weil sonst kann ich nicht trinken. Also verschütte ich alles. Ja. Genau. Also, und ja, kontinuierlich durchlaufen, das ist nicht hier optimal. Aber kommen Sie doch mal in mein Studio. Ich hab ein Studio, wo wir das Anhalten üben. Wir trainieren das Anhalten. Aber der letzte Kilometer, da gibt man nicht mehr auf. Schade. Aber vielleicht haben Sie ja Interesse an einem Training. Ich gebe Ihnen mal meine Karte. Brauche ich nicht. Was sagen Sie? Ich bin schon ganz gut im Anhalten. Na, man kann sich immer noch steigern. Nein, danke. Dann nehmen Sie schon. Ja, aber... Wiegt doch nichts. Ja, okay. Ja, kommen Sie mal rein. Wir gehen mal jetzt hier durch. Hallo. Man fragt sich vielleicht selber, so, genau. Wieso geht der jetzt? Gut, stellen Sie sich doch bitte mal, stellen Sie sich doch bitte mal dahin. Wie denn? Wie meinen Sie, dass Sie stehen wollen? Ich will einfach nur mal sehen, wie Sie stehen. Arme verschränken? Okay, klar. Oder in die Hosentaschen? Das geht auch, klar. Oder einfach runterhängen lassen? Wie fühlen Sie sich am besten? Ich glaube, Hosentaschen. Gut. Wir Menschen sind ja da bekloppt, ne? Ja. Viele machen ja für Geld alles. Sag mal, ist das okay, wenn wir uns duzen? Na klar. Gut, freut mich. Also es freut mich, dass du auch gekommen bist. Man sagt ja immer, man springt nicht aus dem Fenster, aber selbst das tun die Menschen ja, würde ein Esel nie im Leben machen. Ich fühle mich eigentlich ganz fit, aber vielleicht... Besser werden? Naja. An die Grenzen gehen? Vielleicht. Noch weiter runterfahren? Mal sehen. Ja, okay, das wird im Alltag ja kaum noch geübt. Weil man gar nicht diese feinen Instinkte und Sinne hat, wie ein Esel das hat. Früher ergab sich das von ganz alleine. Da konnte man ohne Probleme dumm rumstehen. Auf Partys oder in der Theaterpause. Das geht heute nicht mehr so einfach. Wenn nichts passiert, gucke ich, ob das Smartphone noch an ist. Es gibt viele Wege zum Ziel, egal ob du stehst, sitzt oder liegst. Wir machen keinen Unterschied zwischen dumm rumstehen, dumm rumsitzen, dumm rumliegen. Wichtig ist die Vorsilbe. Dumm? Quatsch, ich meinte natürlich die ersten beiden Silben. Sprich mir mal nach. Einfach zur Kenntnis nehmen und seinen Vorschlag annehmen, ist man meistens auf einem sichereren Weg. Dumm rum, dumm rum, dumm rum. Was spürst du? Es hat was. Es fühlt sich erstmal gut an. Was macht der Mensch, wenn er nicht mehr weiter weiß? Ich weiß nicht. Sag. Einfach weitergehen? Weißt du, was ein Esel tut? Nee. Stehen bleiben. Weitergehen, ohne zu wissen, wohin, warum oder wozu, das ist dumm, das sehe ich ein. Sieht nur klug aus. Aber einfach stehen bleiben sieht irgendwie doof aus. Das ist klug. Ich arbeite gern mit Eseln. Der Esel sucht etwas, wenn er sich nicht mehr bewegt. Was denn? Er sucht eine Lösung. Wofür denn? Tja, das weiß er manchmal selber nicht. Ah. Er will ja weiter, weiß aber noch nicht, wie und wohin. Oh. Morgen. Grüß dich, Christine. Weil wenn die nicht weitergehen wollen, ist der Weg irgendwie nicht sicher. Na, dann lauert da irgendeine Gefahr, auch wenn die nicht durch Wasser gehen wollen. Das ist übrigens meine Assistentin, Christine. Dann wissen die instinktiv, das ist zu tief, da ist Gefahr, da ist die Strömung zu toll. Darüber denkt er nach, wenn er stehen bleibt. Und dann sollte man, wenn die stehen bleiben, erst mal gucken, warum will er nicht weitergehen. Sieht ja was, was ich noch gar nicht gesehen habe. Und wenn man dem dann unter Umständen vorschlägt, anders lang zu gehen, dann geht er auf einmal. Das ist eine Frage der Kommunikation. Man muss den Esel überzeugen oder sich vom Esel überzeugen lassen. Also wenn der das wirklich für richtig gefährlich hält, dann wird der da nicht durchgehen. Egal, ob man den verprügelt oder sonst was anstellt. Es kommen übrigens auch eine ganze Menge Manager zu uns. Ich stelle die erstmal in der Mitte in die Herde. Ja, und lernt euch kennen, guckt euch an, nehmt euch Zeit. Und da kommen ganz, ganz tolle Sachen bei raus. Wie auf einmal so eine Zuneigung zum Tier rübergeht, wie die Schulter zum Tier geht. Und so lernt auch ein Manager, wie man eigentlich mit Menschen umgehen kann, ohne Druck, ohne verbale, böse Kommunikation. Was kann ich als Mensch denn vom Esel lernen? Muss ich mal kurz überlegen. Gelassenheit. Tja, siehst du, stehen bleiben ist immer eine Option. Die Frage ist nur, welche Figur man dabei macht. Ja. Schön, dass Sie da sind. Ein sehr schönes Büro hier. Es ist okay. Mit dem Licht, das so durchflutet, ne, sagt man, es ist sehr schön. Ja. Wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie sich für mich entschieden haben. So. Ich wollte, seit ich klein war, eigentlich auch gerne zum Fernsehen. Ja, ja, das kann ich verstehen. Ich gratuliere. Das waren nicht wenige Bewerber. Und, Nun bin ich motiviert, dass ich... Das ist jetzt nicht ein Job, den jeder übernehmen könnte. Es ist ein Job, der tatsächlich Professionalität... Ich bin eigentlich recht lernfähig. Ja, dann kommen Sie mal mit. Das da. Ihre Kinder, Schreibtisch, das Foto. Es gibt übrigens keine Kantine. Ach so, hier raus. Nur, dass Sie darüber schon mal informiert sind. Und, das ist für mich kein Problem. Ich bin neigt da eher zur Selbstversorgung. Nächste Treppe rechts, die Tür bitte, genau. Da gehen wir runter. Andererseits natürlich schön, wenn man eine Kantine hat, da kommt man, finde ich, in der Firma auch nochmal anders an. Also man, das kommt Ihnen jetzt natürlich sehr verschachtelt vor. Ach so, wir bleiben gar nicht auf der Etage erstmal. Ist ja ein großes Gebäude, ne? Ja, es ist ein großes Gebäude und wenn man den Weg das erste Mal geht, ist es natürlich immer etwas schwieriger, aber ja, also die nächste Treppe bitte, links. Oh, das ist aber ganz schön weit. Ein Fahrstuhl gibt es leider auch nicht. Ui, kurz erschrocken, ich habe gedacht, da hätte eine Ratte gesehen, war glaube ich nur ein Papiertaschentuch. Ja, Sie müssten die Treppen zu Fuß runtergehen und... Wenn man im Keller anfängt, umso größer sind die Aufstiegsmöglichkeiten. Natürlich nach Feierabend wieder raufgehen. Oh, das ist aber nett. Was ist das hier? So ein Fall eines nuklearen Angriffes, bin ich hier auf jeden Fall sicher, glaube ich. Ach, hier soll ich arbeiten. Gefällt es Ihnen nicht? Ich kann Sie auch gerne wieder hinaufführen. Also wenn Sie lieber an der frischen Luft sitzen, kann ich Sie auch an die Luft setzen. Nein, bloß nicht. Da habe ich gar kein Problem mit. Kein Fenster. Da kann ich mich noch so oft umdrehen. Eine Hand greift hinein und zieht eine Kassette heraus. Andere Hand versucht, das alte Etikett abzureißen. Wenn das nicht klappt, nehme ich einen Kugelschreiber oder ein Lineal und muss kratzen. Dann klebe ich ein neues Etikett auf die Kassette. Schnalze mit der Zunge. Die neu beklebten Bänder bekommen ihren Platz links im Regal und warten auf die erneute Verwendung in einem der Schnitträume. So vergeht die Zeit und vergeht doch nicht. Cutter stürzt herein. Er greift ins Regal, doch er ist nicht schnell genug, denn sein Cutter-Kollege war schneller und hat das Regal längst wieder ausgeräumt. Er fasst ins Leere und schimpft auf mich. Immer wenn ich aufschaue, schaue ich in ein leeres Regal voller Sehnsüchte. Ich habe den Eindruck, Ihre Ansprüche sind vielleicht ein wenig zu hoch. Meine Chefin steht in der Tür. Andere kriegen Depressionen, weil sie an zu vieles denken müssen. Die kriegen ein Burnout, weil sie in ihren Kopf nichts mehr reinkriegen. Ich weiß. Wenn ihr Kopf leer bleibt, kriegen sie noch viel rein. Stimmt. Man hat herausgefunden, dass Monotonie dann krank macht, wenn man die Öde und die Langeweile nicht ausleben darf. Wenn man Aktivitäten vortäuschen muss. Hier dürfen sie wirklich authentisch rumsitzen. Sie müssen keinen Kunststress inszenieren. Sie müssen nicht tun, als würden sie arbeiten, abgesehen von den Kleinigkeiten, die sie hier zu erledigen haben. In gewisser Weise gefällt mir das ja auch, aber... Es gefällt Ihnen auch nicht. Nein. Ja. Jein. Ja, was denn nun? Ja oder nein? Nicht immer nur meckern, sonst Griesgram. Ich meckere doch gar nicht. Ich wundere mich nur. Seien Sie froh, dass wir Sie nicht überfordern wollen. Die Überforderten träumen alle davon, unterfordert zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie Leute mit Burnout kennen. Nein. Ich kenne Leute mit Burnout und es ist kein Vergnügen. Allein aus der Verwaltungsetage derzeit 3 Kollegen, eine in der Psychiatrie, die andere in der Reha. Wir wissen nicht, ob sie wiederkommt. Gemessen daran sind sie in einer glücklichen Arbeitssituation. Stimmt. Wissen Sie, dass die Japaner ein eigenes Wort für Tod durch Überarbeitung haben? Karoshi. Karoshi. Karoshi. Karoshi. Es heißt Karoshi. Das Gefühl, dass das Japanische oft so ein hinten so hat. Ich mache einen kurzen Anruf, wenn es recht ist. Aber Helga, wir haben ja neulich über diesen Artikel gesprochen, über das Burnout. Erinnerst du dich daran, diesen japanischen Begriff für Tod durch Überarbeitung? Karoshi. Ja, genau, wie ich dachte. Okay, danke. Karoshi. Also, Karoshi. Karoshi? Ja, Karoshi. Kein schönes Wort. Klingt aber schön. Sehr schön sogar. Ich fasse es nicht. Also gut, es klingt schön, aber es ist nicht gut. Wollen Sie an chronischer Erschöpfung sterben? An Hirnschlag? An Herzschlag? Oder an Herz- und Hirnschlag zugleich? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Nein. Also, Schluss. Sie meint es gut, meine Chefin. Meine Augen begleiten sie zur Tür. Sie dreht sich nicht mehr um. Ich winke trotzdem. Danke für den Besuch. Lass uns mal schauen. Ah, hier. Das Gleis ist gut. Ja, das ist prima. So, wie gehen wir hier raus? Wo gehen wir hin? So, mein Lieber, heute üben wir mal hier am Bahnhof. Liebe Fahrt, Verehrte Fahrgäste, aufgrund einer Störung im Betriebsablauf wird sich der IC 354 auf unbestimmte Zeit verspäten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sehr gut. Auf unbestimmte Zeit verspäten. Sehr, sehr gut. Wir werden Sie informieren, sobald die Leitstelle uns Informationen zur Ankunftszeit übermittelt hat. Könnte besser nicht sein. Ja. Sie sehen so weggetreten aus. Sie haben schon als Kind gerne dumm rumgestanden, nicht wahr? Sie machen das nämlich schon ziemlich gut. Nicht unbedingt gerne, aber ich bin doch ziemlich oft dumm rumgestanden. Aber ich dachte, wir duzen uns. Gut. Ich musste immer mit der Bahn zur Schule. Da wartet man eher notgedrungen viel und nicht nur auf den nächsten Zug. Sondern auch auf den übernächsten Zug, da der eigentlich vorgesehene nächste Zug mir aus irgendeinem Grund schon wieder vor der Nase weggefahren war. Das Warten auf den vorgesehenen Zug hat ja nicht viel mit der Tätigkeit des Dummrumstehens zu tun, da dieses Warten auf einen ganz konkreten Moment, also nämlich die Ankunft des Zuges, gerichtet ist. Das Warten auf den übernächsten Zug aber schon, da das konkrete Ereignis des ankommenden Zuges noch in viel zu weiter Ferne liegt. Im gewissen Sinne unfasslich. Unvorstellbar ist. Ja, genau. Beim Dummrumstehen regiert die Leere. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Meine lieben Fahrgäste, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Ich wiederhole, auf Gleis 13 wird der einfahrende Zug 354 nicht einfahren. Wir können im Moment noch keine genaueren Informationen zur Ankunftszeit mitteilen. Auch wenn natürlich immer ein Funken Hoffnung mit dabei ist, dass es irgendwie weitergeht, dass irgendwas geschieht. Manche behaupten ja, man wird dumm davon. Aber das ist ganz falsch. Oder man muss umgekehrt schon genügend Dummheit mitbringen, um dumm rumstehen zu können. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Nein, nein. Bitte steigen Sie nicht in den nicht eingefahrenen Zug auf Gleis 13 ein. Bitte nicht informieren. Und, wie bin ich? Ich finde, wir machen das hier schon ganz schön gut. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sag mal, wie stehst du eigentlich zum Angeln? Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Auf unbestimmte Zeit. Zum Angeln. Ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Wenn ein Umzug ansteht, bin ich dabei. Bam, bam, bam. Wir gehen die Treppe hoch, gerne in den vierten Stock. Und in der Wohnung befinde ich mich plötzlich in einer Gruppe ziemlich muskulöser und motivierter Helfer. Manche scheinen geradezu übermotiviert. Ich ahne schon, dass das Ganze nicht einfach werden wird. Meine Zusage war vielleicht ein bisschen voreilig. Erstmal hier das Gerümpel hier weg. Kann man besser ran, sagt der Anführer und krempelt sich sein kurzärmeliges T-Shirt so hoch, wie es sich hochkrempeln lässt. Kannst du den Schrank nehmen? Muskeln glänzen jetzt schon. Zuerst werden die Schränke zusammengefaltet. Also er ist immer hilfsbereit, immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Aber dann die Bücherregale von ihren Brettern befreit. Boah. Mit manchen Leuten kann man was tragen, das läuft wie geschmiert. Mit anderen ist das unheimlich schwer, der steht still. Ich weiß nie so recht, was ich wie und wo anpacken soll. Der steht still, wenn du gehen willst und umgekehrt. Wahrscheinlich deshalb stütze ich die Hände in die Seite und schaue mich um, wobei ich mich langsam um mich selbst drehe. Klar, der macht zwar gerne mit, aber auch viel falsch. Alles schwitzt und stöhnt. Ich mache hin und wieder... Boah! um nicht aufzufallen. Aber ich habe den Eindruck, ich werde nicht richtig ernst genommen. Es heißt immer nur... Lass mich das mal lieber machen, ja? Oder... Komm, lass stehen. Ist egal. Oder... Kannst du mich mal durchlassen, bitte? Oder so ähnlich. Ihm fehlt das Gefühl für den richtigen Handgriff im richtigen Moment. Ich lasse die Hoffnung fahren, mit meinen Händen hilfreich sein zu können. Jedenfalls im Moment. Und schlendere vom Wohnzimmer in den Flur. Das ist wirklich schwer mit ihm. Flur in die Küche, von der Küche ins Bad, vom Bad ins Schlafzimmer und zurück. Ich hätte nie gedacht, dass man auch im Hin- und Hergehen dumm rumstehen kann. Er kann's da mal sehen. Was nun? Was tun? Ich möchte doch auch mal mit anpacken. Nee, setz dich mal hin. Ich lasse mich ins Polster fallen. Bin ganz schön kaputt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich ziehe offenbar Menschen an, die sich bei mir zu Hause erholen wollen. Ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt. Die besuchen mich und kommen von weit her, aber nicht, um mich zu besuchen, sondern um bei mir Ferien zu machen. Die stehen auf, wenn ich das Mittagessen in den Topf schmeiße. Die hängen den ganzen Nachmittag auf dem Sofa und denken gar nicht daran, den Pyjama auszuziehen. Die haben auch keine Lust, sich etwas anzugucken. Dabei gibt es in der Stadt so viel zu sehen. Die sitzen dumm rum und warten darauf, dass es Abend wird. Nein, eigentlich warten sie überhaupt nicht, denn es ist ihnen völlig egal, wann es Abend wird. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Es ist nämlich völlig ausgeschlossen, dass zwei Menschen zur selben Zeit und am selben Ort dumm rumsitzen. Das ist nur allein eine sinnvolle Beschäftigung. Tun es mehrere gemeinsam, bricht alles zusammen, weil einer immer Beobachter ist. Wenn ich zum Beispiel frage, was machst du gerade? Und du sagst, auch nix, los, sag mal. Und du, was machst du gerade? Auch nix. Oh, machst du nix? Ich mache auch nix. Gerade. Mache auch gerade nichts. Da merkt man sofort, wie es einem die Stimmung verreißt. Zusammen dumm rumsitzen kann nicht funktionieren, da man damit unweigerlich einen bestimmten Zweck verknüpfen würde. Eine Art von Interaktion oder Austausch, wodurch das dumm rumsitzen unterlaufen würde. Hä? Aber warum geht mir das gerade jetzt durch den Kopf? Weiß ich auch nicht. Oh, mal her, das Sofa muss runter. Ach so, soll ich mit anpacken? Lass mich das. Komm, ich hebe das. Weißt du was? Ich hebe hier an und du da hinten. Danke, danke, danke. Ich schreibe jetzt schon. Die Scheiße, diese Blöde. Stelle mich vor die Lehne und gehe in die Knie. Oh, wenn du mir ein Schraubenzieher gibst, dann könnte ich aber das Küchenregal. Der packt zwar immer mit an, aber so richtig nützlich ist das nie. Lass stehen, ist egal. Sagen die anderen. Oder hey. Du kannst vielleicht mal einen Kaffee kochen. Oh, jetzt zum Beispiel hilft er den anderen, das Klavier über die Schwelle zu wuchten. Er packt mit an und schon rutscht es ihm aus der Hand und bums. Au! Genau auf den Fuß, aua. Es gibt halt solche Menschen. Ich habe das dumpfe Gefühl, sie finden, dass ich ihnen am besten dadurch helfen kann, indem ich aus dem Weg gehe und ihnen Platz mache. Wenn du in die Richtung gehst, geht er in die andere. Was hier auch für so riesenhafte Bilder hängen. Dass die Kunst sich immer so ausbreiten muss und jede Leere zerdrücken will. So. Und wie deshalb der Maler und seine Helfer ächzen und stöhnen, um all diese raumfressenden Öl- und Acrylschinken durchs Treppenhaus zu schleppen und dann in 3 Jahren, wenn die Wohnung zu teuer geworden sein wird, wieder in eine andere Wohnung hinauf und dann ein paar Jahre später wieder hinunter und dann werden die Bilder noch dicker geworden sein. Dann ist alles noch pastoser geworden. Ja, ja. Und zugleich ist alles so gefährdet und zerbrechlich. Weißt du, was ich nicht verstehe, ist, diese Künstler... Ich will dich nicht unterbrechen, aber... Die malen dann einfach immer weiter. Ja, ja. Die hören dann nicht irgendwann auf. Könntest du mal kurz einen Besen holen? Da gibt's nicht so ein Bild. Und das ist es dann. Da geht's immer weiter. Und am Ende ist er dann das hier. Er fand das Bild einfach nicht gelungen. Und deswegen macht er einfach ein neues und fängt ein neues Bild an. Ja, aber der kann ja doch über das alte drüber malen. So schlecht fand er das Bild ja nun auch nicht. Ich glaube ganz im Gegenteil. Der findet alles gelungen und auch sich selbst und will sich deshalb mit seinen ganzen tollen Bildern umgeben, die ihn dann spiegeln, wie toll er ist. Eitler Fatzke, willst du das sagen? Ja, könnte man sagen, oder? Nein, aber im Grunde sind es doch einfach Abfallprodukte. Du denkst du an den Besen? Kunstgeschiss. Der Coach meint ja, Angeln ist eine gute Sache. Ich sag, Angeln ist nicht so mein Ding. Er meint, dass schon das bloße Betrachten eines Anglers eine positive Wirkung hat. Oh, hey, da steht einer. Warum das Angeln als Sport gilt, verstehe ich nicht. In die Luft gucken gilt doch auch nicht als Sport. Aufs Wasser gucken aber ist Sport. Jo, sagt der Angler, der in seiner Plastikhose im Wasser steht. Besteht der Sport darin, möglichst lange den Stillstand zu üben? Ist es also ein Wettlauf gegen die Bewegung oder falsch, gegen die Versuchung, sich zu bewegen? Nee, überhaupt nicht. Ich lasse ihn in Ruhe, er hat keine Lust zu reden. Er muss sich konzentrieren, sonst fängt er nichts. Und das wäre ärgerlich, wenn bei seinem Sport nichts Zählbares herauskäme. Vielmehr hereinkäme in seinen Eimer. Ich erkläre dir das mal folgendermaßen. Aber bevor etwas in den Eimer hereinkommt... Bevor etwas in den Eimer hereinkommt, muss etwas aus dem Wasser... Muss etwas aus dem Wasser herauskommen, erklärt mir der Angler. So ist das. Der Satz gefällt mir. Ich denke darüber nach und komme zu dem Schluss, dass, wenn etwas aus dem Wasser herauskommt, es Sport ist. Ja. Wenn aber nichts herauskommt, es kein Sport ist. Wenn man damit rechnet als Angler, dass man einen Fisch fängt, wenn man sozusagen diesen Fisch schon erwartet, einen fetten Fisch, dann ist es Sport. Wenn man also gar nicht damit rechnet, jemals einen Fisch zu fangen, wenn man ganz hoffnungslos die Angelrute übers Wasser hält und aufs Wasser guckt, dann... Ja, dann steht man eigentlich nur dumm rum. Das ist auch mein Eindruck. Ja, so ist das. Aber wer will schon dumm rumstehen, nicht wahr? Ich nicht. Mach keinen guten Eindruck. Ich gehe ein paar Schritte weiter, entferne mich vom Ufer und beobachte den Angler. Ich konnte bis jetzt noch nicht erkennen, ob er Angelsport betrieb oder ob er die Angel in der Hand nur dumm am See rumstand. Nach einer Stunde bückt sich der Angler. Ich denke zuerst, er bückt sich, um einen Fisch aufzuheben, vom Angelhaken abzufummeln und in den Eimer zu schmeißen. Aber er bückt sich, um seine Angel auf den Boden zu legen. Er schaut sich um und geht in Richtung der Büsche. Er sieht mich nicht. Als der Angler nach einer halben Stunde immer noch nicht zurückgekehrt ist, entschließe ich mich, die Angel selber einmal auszuprobieren. Ich stelle mich allerdings nicht ins Wasser hinein, da ich keine wasserdichte Plastikhose trage, sondern bleibe mit den Füßen am trockenen Ufer. Die Leine werfe ich natürlich auch nicht aus. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Ich halte einfach die Angel in der Hand. Der Köder funkelt im Gras. Hallo. So dumm stelle ich mich gar nicht an. Hey. Jedenfalls bilde ich mir ein, dass das gar nicht so schlecht aussieht. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ruft eine Spaziergängerin mir zu. Ich tu nur so. Ja, das sieht man. Sieht aber trotzdem ganz gut aus. Ich stehe eine gute Stunde so rum, da zieht der Hund schon wieder die Spaziergängerin an mir vorbei. Warten Sie eigentlich auf jemanden? Nein. Vielmehr ja. Also nicht auf einen Fisch. Ich angle ja nicht sportmäßig. Ich warte eigentlich auf den Angler, dem diese Angel gehört. Aber ich glaube schon lange nicht mehr, dass er zurückkommt. Also nein, ich warte nicht und erwarte nichts. Wollen Sie denn noch lange so dumm rumstehen? Keine... Na, dann viel Spaß noch. Mhm. Ja, finde ich cool. Lass uns unbedingt kündigen, dann können wir nächsten Monat über Sky gucken. Ja, ey, ich muss auflegen. Was machen Sie denn da mit meiner Angel? Ja, Tag, kommen Sie ran hier. Ja, nehmen Sie Platz oder was, ne? Wie war doch gleich Ihr Name? Habe ich einen Namen? Nee. Bisschen erschöpft bin ich jetzt. Das ist so. Die Lösung war noch nicht dabei. Aha. Bis jetzt. Ja. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Es sitzt immer schon einer da. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Sozusagen schon vor Ihnen. Da, wo Sie eigentlich sitzen wollen. Das ist ein allgemeines Problem. Und neben Ihnen sitzen auch schon Hunderte. Ich weiß. Und hinter Ihnen. Ist ja gut. Aber Sie machen nichts falsch. Ich weiß. Im Grunde ist es auch egal. Verstehe ich nicht. Sie müssen das auch nicht verstehen. Sie müssen nur ein bisschen mitspielen, wissen Sie? Okay. Was würden Sie denn nun gerne mitspielen? einen Job, wie Sie ihn haben. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist hier kein Zuckerschlecken. Wissen Sie, was es bedeutet, jeden Tag diesen Haufen von Leuten zu empfangen und dann abzuarbeiten? Schauen Sie, kommen Sie doch mal her. Sehen Sie sich das mal an. Sie sitzen ja hier überall. Schauen Sie. Die sitzen ja schon auf meinem Schreibtisch. Sehen Sie sich nur diese Gesichter an. Schauen Sie da mal hin. Ich weiß nicht, ob Sie da die Stabilität mitbringen, die man dazu braucht. Ich habe die Aufgabe, andere Menschen aus dem Zustand des dummen Rumsitzens zu befreien. Ich gebe Ihnen Anweisungen. Vermittle Adressen und Telefonnummern. Ich stecke Sie in die Weiterbildung und muss Ihnen sagen, dass Sie sich anstrengen sollen, bemühen und zusammenreißen. Könnten Sie mir nicht doch kurz sagen, wie Sie es geschafft haben? Als ich mein Studium begonnen habe, hat man mir gesagt, dass ich im Grunde gleich einpacken könne. Das hat man mir auch gesagt. Man hat mich gefragt, willst du nicht lieber Medizin oder Ingenieur? Das hat man mich auch gefragt. Ich habe gesagt, geht gar nicht, kann kein Blut sehen, kann auch nicht rechnen. Das habe ich auch gesagt, aber Sie, wie haben Sie dann... Ich habe dann gar nicht erst versucht, einen Job zu finden, der mich interessiert. Ich habe schon 3 Monate nach dem Examen meine erste Weiterbildung bekommen. Die haben mich schon aus dem Sumpf gezogen, noch ehe ich drin war. Das war gnadenlos. Ich wette, Sie wollten nie dahin, wo Sie jetzt sind. Und heute bin ich einer von denen und checke die Leute. Sie sind einfach da hinaufgeschlittert. Völlig richtig. Haben klein angefangen, wurden dann immer größer und älter, also, naja, vor allem älter. Oh. Und dann wurde ein besserer Posten frei und da haben sie natürlich nicht Nein sagen können. Ne? Man hat ihnen gesagt, dass sie für den Job wie geschaffen sind und das hat ihnen gefallen, obwohl sie genau wussten, dass man sie erstens anlügt, da man einfach jemanden brauchte, die Stelle besetzen musste. Ach so, ja. Und dass sie zweitens überhaupt nicht für den Job geschaffen sind und viel lieber eine Etage tiefer geblieben wären, aber sie haben sich nicht gegen den Aufstieg gewehrt. Aha. Ihre Karriere ist eine einzige Schwäche, ein reiner Verzicht auf Widerstand. Völlig richtig. Erzählen Sie da aber das bloß niemandem. Doch noch eines, kommen Sie mal näher. Wissen Sie, was auf Sie zukommt? Sie? Ja, außer mir natürlich. Was denken Sie denn? Ich ahne was. Revolution auf dem Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt 4.0. Es passieren Dinge, von denen machen Sie sich keine Vorstellung. Mal ehrlich, hätten Sie gedacht, dass ich gar kein richtiger Mensch bin? Was? Ich bin ein Roboter. Nee. Hätten Sie das gedacht? Sie machen Witze. Klopfen Sie mal. Oh Gott. Haben Sie mal wirklich geglaubt? Mensch, das war doch nur ein Scherz. Wiedersehen. Tschüss. Oh Mann, dem kann man ja alles erzählen. War gar kein Scherz. Was? Ja, bitte? Da bin ich. Na und? Sie haben am See geangelt, sportfischermäßig und waren plötzlich verschwunden. Und als Sie wiederkamen, da haben Sie mir angeboten, mal bei Ihnen anzuklopfen. Jobmäßig, haben Sie gesagt. Vielleicht sei da was zu machen. Sie haben bewundert, dass ich so geduldig auf Ihre Angel aufgepasst habe. So eine Ausdauer sei selten heutzutage. Ja, jedenfalls haben Sie das gesagt. Da klingelt gerade gar nichts bei mir. Ach so. Was schwebt Ihnen denn vor? Ich interessiere mich eigentlich für alles. Kommen Sie mal mit. Ich kann eigentlich Generalisten ganz gut gebrauchen hier bei mir in der Abteilung. Gerne. Stellen Sie sich einfach hier hin. Gerne. Sie haben doch nichts gegen Ecken, oder? Kann ich nicht ein bisschen zentraler im Raum stehen? Okay, stellen Sie sich mal dorthin. Ja, ich hoffe, ich stehe hier nicht zu sehr im Weg. Wir sehen uns später. Cooler Typ. Und was soll ich machen? Nur nicht bewegen. Das kriegen Sie hin, oder? Okay. Komm mal her. Hier ist schon mal dein Bart. Danke. Was soll ich? Was mache ich damit? Was hältst du denn davon, dass ich dir jetzt den Bart gebe? Du klebst ihn dir an und du kommst zu mir, wenn du irgendwas willst. Ja, genau. Also wenn ich jetzt sofort anfangen möchte, dann wäre es, verstehe ich das richtig, besser, wenn ich mir das jetzt aufklebe. Ja, ja. Okay. Ich kann mir auch einen wachsen lassen, einen Bart. Ja, kleb doch einfach. Oder jetzt, wenn ich natürlich direkt anfangen kann, klebe ich ihn mir auf. Das ist überhaupt kein Problem. Danke, Sie haben ja alles dabei. Das ist perfekt. Vielen Dank. Nee, mache ich. Ist kein Katzenfell, oder? Weil ich bin allergisch. Ist schön weich. Als ich zum Chef gerufen werde, rechne ich mit dem Schlimmsten. Ich schlurfe über den Flur und stelle mich neben ihn. Schneller! Schneller? Und was noch? Besser. Besser! Besser! Und was noch? Noch besser! Und noch besser! Was noch? Noch schneller! Und was noch? Besser! Und was noch? Noch schneller! Besser! Besser! Noch und besser. Was noch? Noch besser! Ihr müsst mehr Flow produzieren! Noch schneller! Wenn der User nach der Pinkelpause wieder auf Homie switcht, was muss da passiert sein? Hä? Sag's uns! Da muss ihn ein neuer Eyecatcher anfixen! Ach! Kennt ihr Dali? Wisst ihr, was der gesagt hat? Kreatividad o muerte. Ach so. Wisst ihr, was das heißt? Nee. Das soll heißen, entweder euch fällt was ein oder ihr fliegt. Ich glaube, Sie verwechseln da etwas. Erstens ist das Zitat von Che Guevara und zweitens heißt es Patria o muerte. Ihr seid viel zu sehr auf den Inhalt fixiert. Du bist ein perfect match. Komm schon, komm schon. Ah, du meinst, ich streue Glitzer über den nächsten Pitch. Das ist so catchy, wie du das ich machst. Ich will hier alle am Ackern sehen. Ich sag nur Goethe. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer das war. Egal. Der hat 20.000 Seiten in 60 Jahren rausgehauen. Das sind 333 Seiten Content pro Jahr. Macht bei 250 Arbeitstagen 1,3 Seiten pro Tag. Ihr fragt mich, wie viel? Wie viel? Wie viel, Chef? Wie viel? Und das ohne Tastatur. Ich frage den Chef. Sind die Zahlen belegt? Chef guckt blöd und fragt. Sind Sie sicher, dass Sie nicht lieber wieder in Ihre Ecke zurück wollen? Meinetwegen. Ecke ist okay. Wichtig wäre nur, dass Sie immer in den Raum schauen, okay? Niemals zur Wand. Gut. Und wenn's kracht, nehmen Sie es nie persönlich. Sagen Sie einfach Entschuldigung. Okay? Nur das? Sie können auch einfach nichts sagen. Auch gut. Wichtig für das Betriebsklima. Verstehen Sie doch, nee, oder? Nee, das verstehe ich. Das kommt auch ganz Ihrem Naturell entgegen. Ja, stimmt. Dachte ich mir doch. Und dann? Ach, wissen Sie was? Ich habe eine bessere Idee. Ich nehme Sie jetzt mal und stelle Sie zurück ins Treppenhaus. Hinter die Tür. Ja, gerne. Oder vor die Tür, wie man es nimmt. Dann. Alles klar, hat mich gefreut, bist ein Spitzentyp. Alles Gute für die Zukunft, ne? Hallo? Hallo? Ja, guten Tag, kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich doch bitte. Sie sind nun in einem gewissen Alter, dazu gratuliere ich Ihnen erst einmal. Das schafft nicht jeder. Okay. Aber das bedeutet auch, Sie haben nun das Recht auf eine Vorsorgeuntersuchung. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Eigentlich haben Sie sogar das Recht auf ja. mehrere Vorsorgeuntersuchungen. Ist das nicht schön? Ja. Nein, also eigentlich hab ich gar keine Beschwerden. Das macht nichts. Das ist übrigens Schwester Aurora. Hallo. Die beißt nicht. Ja, hallo. Aber mir geht's eigentlich gut. Ich wollte nur mal... Wir schauen mal. Unterhose aus, bitte. Knie auf die Seite. Knie anziehen. Wie? Was? Ganz locker bleiben, bitte. Ganz locker. Locker, hat der Doktor gesagt. Locker, habe ich gesagt. Nein, entspannen. Nein. Entspannen Sie sich, bitte. Entspannen. Au! Haben Sie Probleme? Nein. Beim Wasserlassen? Wie geht's sonst? Gut, ich bin auch nur gekommen, um... Gelenke? Nein, gar nicht. Nicht mal Kniegelenk? Nein. Finger? Nein. Magen? Probleme? Nein. Nicht mal Sodbrennen? Gar nicht. Kurzatmig? Nein. Treppensteigen? Schwierig? Nee. Aber Sie fragen sich doch bestimmt, ob das Leben, Ihr Leben erfüllt ist, so wie Sie es führen. Nein. Oder ob Sie nicht noch eine andere Richtung einschlagen sollten, um Ihrem Leben eine Wendung zu geben? Nein. Stellen Sie Ihr bisheriges Leben gar nicht in Frage? Nein. Es gibt doch bestimmte Momente, wo Sie alles hinwerfen möchten. Nein. Und einen Neuanfang wagen. Nein. Sie blicken zurück. Nein. Fragen sich, ob das alles sinnvoll gewesen ist und ob das nicht vielleicht alles falsch gewesen ist. Nein. Nein? Nein. Entschuldigung, meine Nase. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie immer leerer werden? Ich war schon immer so leer. Sie sind ein Witzbold. Hm, vielleicht. Oder dass Sie sich bisher mit den falschen Freunden abgegeben haben. Nein. Und dass Sie mal gründlich aufräumen sollten in der Rumpelkammer Ihres Lebens. Nein. Aber ich bin ja auch nur gekommen, um... Für gewöhnlich macht sich in Ihrem Alter so ein Gefühl bereit, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Aber ich wollte doch nur die Tetanus-Impfung auffrischen. So, eins nach dem anderen. So, jetzt muss ich mal kurz hier. Gehen Sie mal bitte hier hin. Au! Sie haben Schmerzen? Ja, jetzt tut's weh. Dann wollen wir mal gucken, was dahinter steckt. Das kann ich Ihnen sagen. Sie haben ja ganz schön heftig in die Kniekehle gekniffen. Ja, das sagen Sie, aber wir sollten andere Ursachen schon ausschließen. Wieso? Ja. An was denken Sie? Es ist ja zu Ihrer eigenen Beruhigung. Wenn nichts bei rauskommt, umso besser. Dann schlafen Sie wenigstens wieder gut. Aber ich schlafe doch gut. Sie schlafen gut? Schlafen gehört zu den Dingen, die ich am besten kann. Wirklich? Ich glaube schon. Haben Sie überhaupt keine Probleme mit Ihrem Daseinszustand? Nein, ich habe nichts. Das ist aber problematisch. Ich schreibe Ihnen mal was auf. Kann ich jetzt gehen? Sie verurteilen mich ja zur Untätigkeit, ist Ihnen das klar? Ich mache das ja nicht absichtlich. Naja. Also gut. Dann sehen wir uns in spätestens einem Jahr wieder. Ah, ja. Sie dürfen aber auch gerne schon in einem halben Jahr wiederkommen. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Danke. Sie können mich auch jederzeit anrufen, ja? Was wollte der eigentlich von mir? Was der wollte? Ich habe gar nicht zugehört. Ja, Schwester Aurora, sind Sie eigentlich dran oder bin ich dran? Ich weiß schon gar nicht mehr. Geben Sie doch mal die Würfel. Nee, ich bin dran. Ja? Hallo, Herr Dings. Ich habe ja schon gar nicht mehr damit gerechnet. Herr Dings, hier ist... Dings. Am Telefon, mein Berufsberater vom Jobcenter. Ja. Gute Nachrichten? Hören Sie mal, ich habe da was für Sie. Ich glaube, das ist genau das Richtige für Sie. Der Vermittler hat aufgrund meines Alters durchsetzen können, dass ich einen festen Arbeitsvertrag bekomme, was für Komparsen äußerst unüblich ist. Ja, Sie werden Komparse. Wenn die Ecke links hinten im Bild mit einem Passanten gefüllt werden muss, ruft man mich und stellt mich an den dafür vorgesehenen Platz. Beim Film, bei Filmaufnahmen oder Fernsehen oder sowas. Da muss ich einfach nur so dastehen. Genau. Da dürfen Sie rumstehen bis zum Abwinken und kriegen doch Geld dafür. Das ist gar nicht so einfach. Denn man muss darauf achten, beim Rumstehen nicht dumm aus der Wäsche zu gucken, sondern möglichst natürlich. Und wenn man genau hinguckt, kann man Sie sogar erkennen, kann man Sie sogar auch in der Glotze sehen. Das wird großartig. Wenn man aber natürlicherweise einen dummen Gesichtsausdruck hat, wird das akzeptiert. Ja. Für einen Komparsen lässt man nicht extra die Maskenbildnerin kommen, sagt der Regisseur. Das werden Sie lieben, wenn Sie sich da sehen in der Glotze und Ihre ganzen Freunde, die werden begeistert sein, wie Sie da rauskommen, ne? Auch wenn man verkrampft wirkt, dann ist das schlecht. Bitte reden jetzt. Ich muss ja immer an Sie denken und an die anderen auch. Ja. Nun habe ich was für Sie und nun hören Sie mal zu und das machen wir jetzt mit Ihnen, ne? Natürlich und entspannt dumm rumstehen, heißt also die Devise. Genau so. So stehst du gut. Und wenn die Szene im Kasten ist, wenn der Regisseur zufrieden ist, wenn ich also nicht... sag ich jetzt mal, unangenehm aufgefallen bin, dann kann ich mich wieder hinsetzen und bis zum nächsten Einsatz sitzen bleiben. Und man weiß jedoch nie, ob es am selben Tag überhaupt noch zu einer weiteren Aufnahme kommt. Das hängt alles von so vielen Dingen ab. Oft kommt dann gar nichts mehr. Manchmal bin ich vormittags 5 Minuten im Einsatz und sitze danach bis zum Abend in der Ecke. Oder stehe. Kannst du vielleicht bitte mal ruhig sein? Das Schöne an diesem Job ist, dass man auf diese Weise mit vielen interessanten Menschen in Kontakt kommt. Klappe! Man darf natürlich nicht reden, wenn die Kamera läuft. Aber in den Pausen kommt es schon mal vor, dass wir unsere Erfahrungen austauschen. Oh, gefährlich hier, das sind diese Stuntfahrer, die machen das hier. Und? So hat mir zum Beispiel ein ehemaliger Pförtner erzählt, dass er nach seinem Rauswurf ganz bewusst eine Karriere als Komparse angestrebt habe. Ideal finde er es aber auch hier nicht. Sein Traum sei Museumswärter. Er werde versuchen, einen Fuß in die Gemäldegalerie zu kriegen. Beim Film seien die klimatischen Verhältnisse doch oft schwierig. Der Wind, die Kälte, der Regen. Pause, aber nur kurz. Ich finde das Stehen an der frischen Luft eigentlich eher angenehm, sage ich zu ihm. Aber Museumswärter ist in der Tat nicht zu verachten. Du bleibst schon hier. Ich glaube, der Regisseur will was von uns. Komm, Pause an die Ampel, bitte. Mir bricht der Schweiß aus. Action. Schon im echten Leben fühlt man sich so dumm, an einer roten Ampel zu warten, obwohl weit und breit kein Auto, auch kein Kind zu sehen ist. Und hier guckt dir die Kamera dabei zu. Und dann musst du über die Straße gehen und es muss aussehen, als ob du ein Ziel hättest. Wen sehe ich denn da? Hey, wen sehe ich denn da? Das ist doch der Coach. Was machen Sie denn hier? Oh. Ist wohl nicht gelaufen, der Laden, ne? Im Gegenteil, viel zu gut gelaufen. Ah ja. Also dumm rumstehen hatte sich zu einem richtigen Trend entwickelt. Ja, toll. Ich kam gar nicht mehr hinterher. Schnauze. Von morgens bis abends Kurse. Ja. Die Leute haben mir regelrecht die Tür eingerannt. Wie schön. Naja, war am Ende völlig erschöpft. Das ist schlecht. Wie geht's dem Esel? Auch total ausgebrannt. Musste ihn einschläfern lassen. Oh. Hört mal auf zu quatschen. Der hängt jetzt als Bio-Salami in der Markthalle 9. Slowfood. Oh, tut mir leid. Ja, ich habe den Laden jedenfalls zugemacht. Alles auf Anfang. Sonst wäre ich zusammengebrochen. Ach, das ist aber schade. Also dir konnte ich ja eh nicht viel beibringen. Na, sag das nicht. Boah, ist das kalt. -2 Grad haben wir. Das ist irre. Das ist genau das Richtige. Ja, gut. Ja, es wird großartig. Nee, das ist super. Kannst du glauben. Ja. Tschüss, Ade. Viel Glück. Pause. Und gestern haben sie den Vogel abgeschossen. Da haben die uns um 7.30 Uhr in der Früh hierher bestellt. Dann standen wir rum. Und weißt du, wann wir die Szene gedreht haben? Um, frag mich nicht, kurz vor 19 Uhr. Ich war um 23 Uhr zu Hause. Da hatten wir gerade mal ein Bild. Ich kann nicht so laut reden, weil ich bin sehr krank. Aus dem Schnupfen ist eine Stirnhöhlenentzündung geworden. Aus der Stirnhöhlenentzündung ist eine Mittelohrentzündung geworden. Und aus der Mittelohrentzündung eine Bronchitis. Aus der Bronchitis, ich würde sagen, das geht schon in Richtung Lunge runter. Hab auch seit Wochen leichtes Fieber. Ah. Vorsicht, da kommt die Nutte wieder. Ja. Präservative, große Packung, wie immer. Ja. So viele braucht die gar nicht, die kleine Angeberin. Ja. Die steht beim Schwimmbad, unter den Bäumen. Ja. Die macht das bestimmt nicht freiwillig. Hab ich auch nicht behauptet. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Halten Sie sich doch bitte die Hand vor den Mund, wenn Sie husten. Muss ich den ganzen Tag die Beine in den Bauch stellen? Glauben Sie etwa, mir geht es besser? Oh ja, das arme Ding. Ich stehe auch nicht freiwillig hier. Sie haben doch einen interessanten Beruf, scheint mir. Ich stehe hier den ganzen Tag vor meinen Regalen. Also. Ziehe Schleimlöser, Hustenpräparate, Präservative, mache die Kasse auf, mache die Kasse wieder zu. Naja. Interessant, oder? Das ist tatsächlich öde. Ja, ich weiß nicht, wer das in die Welt gesetzt hat, dass Apotheker ein interessanter Beruf ist. Ja. Für jemand, der gerne rumsteht, für den mag das ja zutreffen. Ach so. Aber, Ich glaube Ihnen aufs Wort. Ich würde mich an Ihrer Stelle mal nicht so beschweren, wenn ich mal von mir sprechen darf. Also ich habe wirklich ins Klo gegriffen. Man hat mich angelockt mit völlig falschen Vorstellungen. Das sei ein aufregender Beruf, hat man mir gesagt. Mit fernen Ländern hat man mich gelockt. Mit Stewardessen in der Mittagspause. Ach ja? Ja, und in Wirklichkeit, ich schalte den Autopilot ein und das war's dann. Das Riesending fliegt ganz alleine. Ich guck nur zu. Über den Wolken drehe ich nur Däumchen. Sie gehören damit immerhin zu denen, die sich beim Dummrumsitzen vorwärts bewegen. Ja, da haben Sie natürlich recht. Wer wollte denn ernstlich glauben, dass einem das Leben gelingen kann? Ja, und was ich eigentlich gar nicht sagen darf. Also eigentlich, ich warte nur drauf, dass mal etwas passiert, dass die Triebwerke ausfallen. Also mindestens eins. Es gibt kein gelingendes menschliches Leben. Ich finde das ziemlich tröstlich. Finden Sie? Aber ein gelungenes, das gibt es doch schon. Oder meinen Sie nicht? Naja, das weiß man erst hinterher. Also ich glaube, ehrlich gesagt, Sie sind einfach nur erschöpft. Ja, vielleicht. Das sieht man. Legen Sie sich doch einfach mal ins Bett. Oh Gott, oh Gott. Ah. Mal ein bisschen kürzer drehen. Einfach mal in die Luft gucken. In einer Woche sind Sie wieder fit, ja, wie in Turnschuhen. Oh ja, vielleicht. Oder in zwei. Oh. gut geschnarcht heute? Sagt die Krankenschwester und kneif mich in den Arm. Ich schaue sie verständnislos an. Jetzt liege ich hier. Ich kann nicht mehr stehen. Also auch nicht mehr dumm rumstehen. Der Arzt guckt besorgt, aber er meint, es wird schon wieder. Aha. Man hat mich in ein Bett gelegt. Das steht am Fenster. Ja. Die Vorhänge sind gelb, hellgelb, sodass ich morgens schon sehr früh wach werde, obwohl ich eigentlich noch schlafen könnte. Das verbessert meinen Zustand auch nicht gerade. Aber das ist doch eigentlich schön, dieses Licht, das durch diese Vorhänge... Der Arzt meint, dass das lange Liegen bei einer Lungenentzündung auf Dauer natürlich nicht ideal sei. So weich und warm. Dass es folglich eigentlich besser sei, nicht zu liegen, sondern sich zu bewegen und herumzulaufen. Was aber vollkommen ausgeschlossen ist, da es in meinem Zustand gar nicht möglich ist, nicht zu liegen. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Die Schwester kriegt manchmal feuchte Augen, wenn sie kommt, um mich zu fragen, ob mir das lange Liegen nicht weh tue. Tut Ihnen irgendwo was weh? Ja, das Liegen als solches tut mir allerdings weh. Das dumm rumliegen, aber ist gar nicht so schlecht. Das ist... Kommen Sie mal näher. Es ist sogar richtig gut. Na, nicht weinen. Ich weine doch gar nicht. Hier in meinem Bett handelt es sich um das dumm rumliegen in reinster Ausprägung. Hier ist nichts mehr zu erwarten oder zu erhoffen. Ist es bequem so? Die Geräte schnaufen vor sich hin. Ich höre ihnen zu. Aber dass mich das belasten würde, kann ich nicht behaupten. Und das soll ich Ihnen glauben? Wenn ich nicht an die Decke gucke, schaue ich aus dem Fenster, das fast bis zum Boden reicht und also mehr Tür als Fenster ist, sodass ich im Liegen hinausschauen kann. Was für ein Wind! Ich würde lieber hinaufschauen, aber ich schaue hinunter. Das strengt mich nicht so an. Das pfeift da draußen. Der Esel. Der Esel steht ja richtig schön dumm rum da im Hof. Er genießt Narrenfreiheit, denn es scheint sich auch niemand an seinem Dasein zu stören. Komisch, wirklich. Und wenn es dann soweit ist... Was meinen Sie? ...stellt sie sich die Frage aller Fragen. Sie stellt sich im Grunde schon vorher, lange vorher. Welche Frage? Dumm rumliegen bis in alle Ewigkeit oder aufstehen. Möchten Sie, dass ich den Pfarrer hole? Oh, ich weiß nicht, was ich antworten soll und dämmere weg. Ah, jetzt schrauben Sie den Deckel zu. Das klemmt. Das Geräusch kenne ich von meinem Akkuschrauber, mit dem ich meine Bücherregale aufgebaut habe. Die stehen immer noch. Das blöde Ding. Die Krankenschwester tätschelt mir die Wange. Hallo, hallo, kommen Sie mal wieder zu sich. Was ist denn? Alles gut bei Ihnen? Was? Ich versuche Sie jetzt erstmal auf die Mittelposition zu fahren, ja? Na gut. Ja, Sie müssen sich einfach langsam wieder an die senkrechte Lebensweise gewöhnen. Geht nicht anders. Ach so. So, ich versuch's nochmal. Okay. Mist. Jetzt finde ich's ein bisschen zu steil. Zu hoch. Verzeihen Sie. Oder soll ich lieber so? Ja. Ah, ja, ist das vielleicht die richtige Position jetzt für Sie? Nee. Ja. Oder welche? Oder die davor? Ah ja. Hm? Oh, ja. Das ist jetzt viel zu steil. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute. Ach. Ich bringe Sie jetzt noch zum Fahrstuhl und dann... Ich laufe durch die Haupthalle und trete auf die Straße. Ein Taxi fährt vor. Wo soll's denn hingehen? Der Fahrer wird nervös. Na, machen Sie doch mal hin. Mir fällt nichts ein. Wie... Ich schlage vor, Sie stellen sich erstmal in die frische Luft. Und wenn Sie eine Idee haben, wo es hingehen soll, melden Sie sich wieder. Ja. Alles klar? Gut. Ist das okay? Sie sagen Bescheid, wenn Ihnen was einfällt. Ja. Haben Sie schon eine Idee, wo es hingehen soll? Nee. Gut, gut. Und, wie sieht's aus? Schon eine Idee? Mann, der kann mich aber mal. Ich hab Sitzfleisch. Nur, dass es wissen. Dumm rum. Skript, Regie, Musik, Tom Heidhoff. Am Saxophon Christoph Kollenberg. Es sprachen Urs Stempfli, Rolf Hürter, Wulf Winkelfoss, Karin Winkelfoss, Vinzenz Weidner, Ulrike Rindt, Katharina Weidner, Christine Winkelfoss, Christine Möller, Helmut Winkelfoss, Klaus Effenberger, Thomas Schumacher, Mia Frimmer, Jan Hennings, Sarah Heithoff als Hund und der Autor. Autorenproduktion 2018.